Die Siemens-Millionen. Während wir versuchen, all den Spuren zu Staatschefs zu folgen und dem Forum nichts zu verpassen, sind wir immer noch auf der Spur von Hans-Joachim K., dem deutschen Ex-Siemens-Mann, auf dessen Bahamas-Konto im November 2013 offenbar eine halbe Milliarde Dollar in Gold landete. Wir haben inzwischen so oft im Internet nach ihm und dem fehlenden Puzzlestück gesucht und hatten so oft die Fotos des hageren Mannes mit den wenigen Haaren und der Brille vor uns, dass uns langsam ist, als würden wir ihn tatsächlich kennen. Wir wissen, dass er Anfang des vergangenen Jahrzehnts CEO der Siemens-Andenregion war und von 2003 bis 2009 CEO von Siemens Mexiko. Kein kleiner Fisch. Wir wissen auch, dass er heute als Berater arbeitet. Wir haben uns die Videos seiner öffentlichen Auftritte angeschaut. Wir haben seine persönlichen Daten zusammengesucht. Aber etwas fehlt. Wir gehen noch einmal alle Überweisungen durch, die mit seinem Konto bei der Société Générale-Filiale auf den Bahamas in Verbindung stehen. Offenbar haben wir etwas übersehen. Neben der Bestätigung eines Geldeingangs von rund 50.000 US-Dollar im Frühjahr 2013 steht die Notiz Transfer von Gillard Management. Ein neuer Ansatzpunkt. Wir finden tatsächlich eine Firma namens Gillard Management in unseren Daten und der Mann, der sie im Sommer 2007 bei Mossack Fonseca bestellt hat, war Hans-Joachim K. Aber wir sehen nicht nur ihn im digitalen Ordner der Firma, sondern auch drei weitere frühere Siemens-Mitarbeiter, zum Teil hochrangig. Und alle drei haben, wie auch K., schwarze Kassen in Lateinamerika verwaltet. Das geht aus Gerichtsunterlagen der Siemens-Affäre hervor. Ein ehemaliger Geschäftsführer der Siemens-Landesgesellschaft Mexiko, ein in Ecuador lebender Ex-Siemens-Mann und ein ehemaliger kaufmännischer Leiter bei Siemens Kolumbien. 4. In dieser Affäre verwickelte Siemens-Kader in einer einzigen Offshore-Firma? Wir brauchen mehr Hintergrundmaterial. In der Anklageschrift gegen Ex-Siemens-Chef Uriel Scharef haben wir gesehen, dass auch gegen K. ein Verfahren gelaufen ist. Wir besorgen uns die Akten und gehen hunderte Seiten durch. Darin wird beschrieben, wie eine ganze Riege von Siemens-Führungskräften in Lateinamerika aber Millionen Euro aus den offiziellen Kanälen des Unternehmens herausgeschleust und neben den eigentlichen Kassen verwaltet hat. Offenbar bis vor rund 10 Jahren eine gängige Praxis. Diese Gelder wurden als schwarze Kassen genutzt, über die man frei verfügen konnte, etwa um damit Berater zu bezahlen, die das Geld dann weiterleiteten. 3 der 4 Männer, die wir jetzt in den Daten finden, geben in ihren Befragungen zu, mal konkret, meist aber vage, Siemens-Gelder über Konten bei verschiedenen Banken hinweg transferiert zu haben, von einer Offshore-Firma in die nächste und wieder zurück. In der Casa Grande Development, die wir schon vor Monaten gefunden hatten, waren demnach zeitweise Dutzende Millionen Euro deponiert als schwarze Kasse von Siemens in Kolumbien, Ecuador, Venezuela und Peru. K. bestimmte von 2001 bis 2003 als CEO der Andengruppe die Siemens-Aktivitäten in diesen 4 Ländern. Unsere Dokumente zeigen nun nicht nur, wie diese schwarzen Kassen mit Mossack Fonsecas Hilfe neu strukturiert wurden, sondern auch, wie rund 32 Millionen Dollar nach Aufdeckung der Siemens-Affäre über die Trust-Abteilung von Mossfon zurück zu Siemens transferiert wurden. Nun gut, dass Siemens schwarze Kassen für Schmiergelder führte, ist an sich keine Überraschung mehr. Seltsam ist dann aber doch, dass wir zu Gillard Management in den Ermittlungsakten zum Fall K. so gut wie nichts finden können. Zu welchem Zweck war sie also noch Jahre nach der Aufdeckung der Siemens-Affäre aktiv? Woher stammt ihr Geld? Wozu dient es? Die Geschichte der Gillard Management beginnt am 28. August 2007. Eine Mossfon-Mitarbeiterin notiert, ein Kollege habe sich an diesem Tag in Panama mit Senior K., alter Kunde von ihm, getroffen. Und man habe vereinbart, eine Offshore-Firma zu gründen, deren Bankkonto von Mossack Fonseca geführt werden solle. Die Gelder sollten möglicherweise aus Luxemburg, Deutschland oder der Schweiz kommen. Es seien rund 2,2 Millionen US-Dollar zu erwarten. Die Heimlichtuerei um die Gillard Management ist beeindruckend. Wir haben inzwischen nach einigen Monaten mit den Daten bestimmt hunderte Firmen durchgeschaut. Aber auf ein solches konspiratives Spektakel sind wir bisher nicht gestoßen. Die Siemens-Leute unterschreiben ihre Mails höchst selten. Und die Mossack Fonseca-Mitarbeiter verwenden fast durchweg Kürzel. Hans-Joachim K. ist Senior K. Seine Siemens-Kollegen firmieren als LL oder Herr P. Zudem ergeht Moss von intern die Order, dass keine Dokumente an Hans-Joachim K. geschickt werden dürften. Alles müsse hier in der Firma bleiben, bis es eine neue Anweisung gibt. Anmerkung? Dazu befragt, antwortet K. uns nicht. Damit folgt Senior K. einer alten Leitlinie für zweifelhafte Geschäfte. Schrift ist Gift. Außerdem soll für K. auch ein verschlüsseltes anonymes E-Mail-Konto eingerichtet werden, um die Kommunikation mit uns zu führen. Das geschieht über eine Firma, die nach außen hin auf ihrer Webseite so tut, als wäre sie eine ganz normale Import-Export-Firma. Tatsächlich gehört sie zu Mossack Fonseca. In den digitalen Ordnern der Gillard Management sehen wir zwei anonyme Mail-Konten, von denen Nachrichten geschickt werden. Eines läuft auf den Codenamen Azkaban, das andere auf den Namen Bruni. Azkaban heißt das Zauberergefängnis in der magischen Welt von Harry Potter. Bruni ist, darauf stoßen wir beim Durcharbeiten der Ermittlungsakten, der Vorname von Hans-Joachim K.'s Mutter. Anmerkung, dazu befragt, antwortet K. uns nicht. Ein anonymer E-Mail-Account? In einem internen Memo von Mossack Fonseca findet sich die Erklärung dafür. Die Kunden wollten das Thema mit dem Grad höchster Vertraulichkeit behandelt haben. Das Geld sollte also auf die neu gegründete Firma transferiert werden. Damit keine Spuren entstehen, wurde anscheinend über Bande gespielt, über einen Treuhandvertrag mit Mossack Fonseca. Aber natürlich braucht die Gillard Management ein Konto. Und für ein Konto braucht sie einen wahren Eigentümer der Firma. Die Siemens-Leute entscheiden sich für den bereits pensionierten Mann aus Ecuador, der bei Moss von meist LL genannt wird. Das Konto soll bei der Schweizer Filiale der Hamburger Privatbank Berenberg eröffnet werden. Eine Bank, mit der Mossack Fonseca seit etlichen Jahren gute Erfahrungen macht. Allerdings braucht es für die Berenberg-Bank eine Art Leumundszeugnis für LL. Diese Aufgabe übernimmt ein deutscher Mossack Fonseca-Mann, Managing Partner bei der Abteilung für Vermögensverwaltung der Moss von Asset Management SA, kurz MAMSA. Er also setzt ein Schreiben auf, in dem er behauptet, das einzuzahlende Guthaben seien LLs lebenslange Ersparnisse und Erbschaften von seinen Eltern. Das erstaunt. Derselbe Mossack Fonseca-Mitarbeiter hatte in einer der ersten E-Mails zur Firmengründung der Gillard Management dezidiert gesagt bekommen, die Gelder für das Konto kämen aus einer anderen Quelle. Und wenn das Konto denn tatsächlich für lebenslange Ersparnisse und Erbschaften von seinen Eltern gedacht gewesen sein sollte, warum gingen die Gelder von diesem Konto später an Siemens? Auch Mossack Fonseca intern scheint die Konstruktion zu der Zeit als besonders zu gelten. Ein leitender Mitarbeiter spricht von einem signifikanten Risiko, dem Moss von durch diese Firma ausgesetzt sei, und von delikaten Transaktionen. Er plädiert allerdings nicht dafür, die Kunden deswegen abzulehnen, sondern höhere Gebühren zu verlangen. Am Ende entscheidet man sich dafür, die Partner der Kanzlei darüber befinden zu lassen, ob der Neukunde, Herr LL, akzeptabel ist. Kein Standardverfahren. Die Führungsriege soll entscheiden, und das tut sie auch. Jürgen Mossack stimmt per Einzeiler in einer Mail zu. Anmerkung: Jürgen Mossack ließ eine entsprechende Frage unbeantwortet. Nach der Gründung füllen die Siemens-Leute, so sehen wir es in den Daten, das Konto bei der Berenberg Bank mit Millionen. Sie eröffnen sogar noch zwei weitere, bei der Société Générale Singapur und bei der panamaischen Financial Pacific. Hintergrund: Bei einem Treffen im Februar 2008 in einem Einkaufszentrum in Panama-Stadt erklären K. und LL ihrem Moss von Kontakt, sie hätten Bedenken wegen des Kontos in der Schweiz. Ein anderes ihrer Schweizer Konten sei nämlich gerade von den dortigen Behörden wegen Geldwäscheverdachts eingefroren worden. Anmerkung: Dazu befragt, antwortet K. uns nicht. LL bestreitet alle hier erzählten Vorgänge. Zu dieser Zeit läuft aber auch schon die Ende 2006 angestoßene staatsanwaltliche Untersuchung der Siemens-Affäre. Und da wird es langsam eng für Hans-Joachim K. Die Ermittler haben längst herausgefunden, dass Siemens in Lateinamerika schwarze Kassen installiert hatte. Und K. hatte in dieser Region seit 1996 fast durchgehend Führungspositionen inne. Er entscheidet, sich freiwillig in Deutschland der Justiz zu stellen. Am Dienstag, den 10. Juni 2008, erscheint Hans-Joachim K. um 13 Uhr bei der Staatsanwaltschaft München I in Begleitung seiner Anwältin. Er redet fast 3 Stunden mit den Ermittlern. Noch am selben Tag, nur wenige Stunden nach der Vernehmung, schreibt K.s deutscher Moss von Kontakt merklich enttäuscht eine Rundmail. Er habe heute eine schlechte Nachricht von Seiten Herrn K.s erhalten und er erzählt, dass die Siemens-Gelder nun doch nach Deutschland zurückgeführt werden könnten. Das bedeutet, dass wir diese Gelder und den Kunden Gillett verlieren werden. Wohlgemerkt, die Neuigkeit ist ausdrücklich nicht, dass Mossack Fonseca offensichtlich geholfen hat, schwarze Siemens-Millionen zu verstecken. Die Neuigkeit ist vielmehr, dass es jetzt die Möglichkeit gebe, diese Gelder zurückzuführen und dass Mossfon dann dieses Geschäft verliere. K. und sein Mossack Fonseca-Berater beschließen, dass K. so schnell wie möglich nach Panama kommen wird, um beim Mittagessen im Hotel Bristol das Vorgehen zu besprechen. Der Plan ist dann dieser. Als erstes sollen alle 3 zu der Zeit vorhandenen Konten der Gillett Management aufgelöst werden. Anschließend soll das Geld über die Treuhandabteilung von Mossfon an Siemens weitergeleitet und die Gillett Management aufgelöst werden. Anmerkung: K. bestreitet das Treffen. Das klingt vorbildlich und auch in seinen Aussagen bei der Staatsanwaltschaft München wirkt Hans-Joachim K. offenbar glaubwürdig. 2012 stellt die Staatsanwaltschaft München das Verfahren gegen ihn wegen Untreue nach § 153a Strafprozessordnung ein, gegen eine Zahlung von 40.000 Euro. Die Schwere der Schuld stehe einer Einstellung nicht entgegen. K. hatte, wie fast alle seine Siemens-Kollegen immer erklärt, man habe zwar Beratern Millionen gegeben, um die Geschäfte zu fördern, aber ob diese Berater dann Politiker oder andere Entscheidungsträger bestochen hätten, K. sagt aus, er glaube nicht, dass diese Beträge zum Verteilen an Auftraggeber gedient hätten. Immer wieder betont K. auch, dass er stets bemüht gewesen sei, die schwarzen Gelder wieder zu Siemens zurückzuführen. Tatsächlich hatte sich Hans-Joachim K. schon Ende 2006 bei der Compliance-Abteilung von Siemens gemeldet, von schwarzen Kassen berichtet und gefragt, wie er diese in die reguläre Buchführung eingliedern könne. Kurz vorher, im November 2006, hatte es Großrazzien bei Siemens gegeben. Im Juli 2010 bekam Hans-Joachim K. von Siemens eine offizielle Bescheinigung, wonach sämtliche von Herrn Hans K. verwalteten und zuletzt von diesem im Rahmen der unternehmensinternen und der staatsanwaltlichen Ermittlungen dargelegten Geldbeträge auf Konten der Siemens AG überwiesen wurden. Nur, wie sollte Siemens wissen, wie viel Geld tatsächlich in schwarzen Kassen gebunkert war? In den polizeilichen Befragungen schwanken die Kontostände einzelner Konten zwischen 35 und 55 Millionen US-Dollar, je nachdem, wen die Beamten gerade befragen. Auch macht die Staatsanwaltschaft kein großes Geheimnis daraus, dass sie weder genau sagen kann, woher all die Siemens-Millionen kamen, die in den schwarzen Kassen landeten, noch ob nach der Aufdeckung des Skandals wirklich alles zurück zu Siemens fand. In den Vernehmungen legt K. Wert darauf, nichts in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Die Staatsanwaltschaft folgt auch mangels anderer Hinweise seinen Ausführungen und nimmt zugunsten des Angeschuldigten an, dass er eine vollständige Rückführung ermöglicht habe. Wir überprüfen diese Einschätzung anhand unserer Unterlagen. Von dem Hauptkonto der Gillett Management bei der panamaischen Bank Financial Pacific, das identifizierbar in K.s Vernehmungsprotokollen in der Akte des Bayerischen Landeskriminalamts auftaucht, fließen im Zuge der Rückführung rund 4,1 Millionen Dollar in die regulären Siemens-Kassen. Als Zahlungsgrund heißt es vieldeutig Schulden aus früheren Geschäften von Gillett Management und Siemens. Aber das Konto ist damit nicht leer. Rund 2 Millionen Dollar bleiben liegen. Später wandert diese Summe auf ein neues Konto der Gillett Management bei einer Privatbank im Zwergstaat Andorra, der Antbank. Erst als 2012 das Verfahren gegen ihn eingestellt wird, da ist er schon seit 3 Jahren nicht mehr bei Siemens, sondern selbstständiger Berater, lässt Hans-Joachim K. das Geld von Mossack Fonseca verteilen. Der Löwenanteil, etwas mehr als 2 Millionen, geht auf ein Nummernkonto bei der UBS in Zürich. Als Empfänger wird ein UBS-Banker genannt. Dieser war im Sommer 2010 laut der Ermittlungsakten einer von K.s Kundenberatern bei der Bank gewesen, als K. rund 40 Millionen Euro aus anderen schwarzen Siemens-Kassen von der UBS zurück zu Siemens transferieren ließ. Beinahe wären die 2 Millionen an das UBS-Nummernkonto gar nicht überwiesen worden. Die Compliance-Abteilung Mossack Fonseca stellte sich tagelang quer. Sie hatten zu wenig Informationen über den Empfänger und erst recht nicht die intern eigentlich obligatorische Kopie seines Passes. Die internationalen Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung sehen bei verdächtig hohen Summen besondere Vorsichtsmaßnahmen vor. Aber K.s Betreuer wischt alle Bedenken vom Tisch. Die Führungsebene der Kanzlei wird laut unseren Dokumenten per E-Mail über die Transaktion informiert und stimmt zu. Dennoch fragt eine Moss von Kollegin nochmals nach, wofür das Geld denn gedacht sei. Wenig später meldet sich demnach K.s Berater bei Moss von und sagt, er habe mit seinem Kontakt gesprochen, aber der habe keine Kenntnis davon, was der Begünstigte mit der Überweisung macht. Möglicherweise sei das Geld für die Eröffnung eines neuen Kontos oder aber die Gelder werden verteilt. Aus heutiger Sicht erstaunlich. Es ist keine Rede davon, dass das Geld zurück an Siemens ginge. Aus damaliger Sicht erstaunlich, dass die Überweisung stattfindet, obwohl Moss von offenbar nur spärliche Informationen über den Begünstigten hatte. Aber die 2 Millionen gehen nach Zürich und rund 75.000 Dollar gehen an Mossack Fonseca als Provision. Wir fragen bei der UBS nach, ob der Bank diese Kontobewegungen bekannt seien, ob das Konto tatsächlich dem UBS-Mitarbeiter gehöre und ob diese Sache intern untersucht worden sei. Wenig überraschend erhalten wir die Auskunft, es sei aus gesetzlichen und regulatorischen Gründen nicht möglich, auf einzelne Kunden oder Transaktionen einzugehen. Insofern könne die UBS auch weder bestätigen noch dementieren, dass das Konto dem Kundenbetreuer gehöre. Wir erreichen auch den Kundenbetreuer, der die Bank inzwischen verlassen hat. Er sagt uns freundlich, aber klar, dass er zu diesen Vorgängen nichts sagen könne, außer dass er nie privat von irgendwelchen Siemens-Geldern profitiert habe. Uns leuchtet das ein. Warum sollte ein Banker fragwürdige Gelder ausgerechnet auf ein Konto bei seiner eigenen Bank überweisen lassen? Aber wenn das Geld nicht an den Banker ging, an wen sonst? An Siemens? Das können wir so gut wie ausschließen. 2012 war die Rückführung laut K. und Siemens längst beendet. Siemens bestätigt uns auf Anfrage noch einmal ausdrücklich, dass nach 2010 nur noch Schwarzgelder zurückflossen, die zuvor in der Schweiz eingefroren gewesen seien. Die Konten der Gillett Management waren keineswegs eingefroren und auch nicht in der Schweiz. Wir sind noch immer nicht weiter. Was wir aber sehen: Als das Geld an das seltsame UBS-Nummernkonto weg ist, bleiben noch 70.000 US-Dollar auf dem Konto. 20.000 lässt K. via Anweisung per E-Mail an seinen ehemaligen Siemens-Kollegen mit dem Kürzel LL überweisen. Anmerkung: Am Telefon erklärte LL, er habe nie Geld von der Gillard Management bekommen, er kenne die Firma nicht einmal. Und wegen der restlichen 50.000, bemerkt sein Mossack von Zecker-Berater quasi augenzwinkernd, habe man der Bank schon angekündigt, dass der Betrag zugunsten eines Freundes gezahlt werde. Anmerkung: K. bestreitet, diese Gelder angewiesen zu haben. Dieser Freund ist Hans-Joachim K. selbst. Es ist die Transaktion, die uns überhaupt erst zu Gillard Management geführt hat. Der Transfer von Gillard Management im Frühjahr 2013. In einer Vernehmung bei der Münchner Staatsanwaltschaft ein paar Jahre zuvor hatte K. noch erklärt, er habe von den Konten nie Privatgelder entnommen. Wir erreichen Hans-Joachim K. schließlich am Telefon. Er sagt nachweislich, er kenne keine Gillard Management, obwohl er der Staatsanwaltschaft sogar die Kontonummer eines der Gillard-Konten genannt hatte. Auch wisse er nichts von solchen Überweisungen. Allerdings sei 2014 sein E-Mail-Account gehackt worden. Wir würden da wohl gefälschten Informationen aufsitzen. K. meldet uns später sogar das Aktenzeichen und ein Check ergibt, dass es echt ist. Allerdings wurde nie etwas dazu ermittelt. Und vor allem, die Vorgänge, die wir sehen, sind wesentlich älter als 2014. Und K.s E-Mails stammen von verschiedenen E-Mail-Konten. K. lässt unsere Fragen meist abprallen mit dem Hinweis auf den von ihm angezeigten Hack seines E-Mail-Kontos und als wir ihn schließlich auf seine Ansprechpartner bei MOSFON ansprechen und seinen mutmaßlichen Komplizen, beendet K. das Telefonat. Als wir ihm per E-Mail ausführlicher schildern, dass wir die Vermutung haben, er habe Gelder aus der Siemens-Kasse an dubiose Empfänger verteilt, hören wir erst einmal nichts mehr von ihm. Aber nicht nur auf einem Konto der Gillard Management lag noch Geld. Auch die Casa Grande Development, die Firma, die in den Gerichtsakten genannt wird, hatte noch einiges an Vermögen. Aus der Casa Grande kam ein erheblicher Teil der 32 Millionen US-Dollar, die über MOSFON zurück an Siemens flossen. Und nach der angeblich kompletten Rückführung war hier noch rund eine Dreiviertelmillion US-Dollar übrig. Einer von K.s Ex-Siemens-Kollegen, er wird MOSFON intern RPS abgekürzt, hat es offenbar auf diese Summe abgesehen. Und RPS ist bei alledem erstaunlich offen mit seinem deutschen MOSFON-Vertrauensmann. Er schreibt, seine alten Kameraden hätten ein Finanzloch von mehr als einer halben Million bei ihm hinterlassen und sie erkennen keinen Pfennig daraus an. Ich brauche dringend Cash. Er lässt sich offenbar rund 420.000 Dollar überweisen und bittet als Betreff Grundsteuer zu schreiben. Auf der Rechnung steht dann allerdings Consultant und Administrationsdienste. Seltsam. Zumal er sich die nächsten 100.000 Dollar leiht. Eine Rückzahlung ist in unseren Unterlagen zur Casa Grande nicht vermerkt. Es folgen 45.000 Dollar, um die er wegen seiner Überschuldung bittet und die als Übertragungssteuern bezeichnet werden und nochmal 40.000 Dollar, um Bargelddefizit auszugleichen und so geht es weiter. Anmerkungen? Auf unsere Anfrage reagiert RPS nicht. Insgesamt überblicken wir rund 2,8 Millionen US-Dollar, die offenbar lange nach der angeblich abgeschlossenen Rückführung von ehemaligen Siemens-Schwarzgeldkonten abgingen. K.s 50.000 US-Dollar gehen im März 2013 auf jenes Konto bei der Société Générale auf den Bahamas, auf dem im November 2013 laut unserer Dokumente auch die 484 Millionen US-Dollar in Gold landen. Das Konto bleibt danach aktiv. Wir sehen immer wieder hohe Zu- und Abflüsse. In einem der letzten Pakete unserer Quelle werden wir eine Abrechnung der MOSFON-Vermögensverwaltung mit Hans-Joachim K. finden. Ende 2014 sind die fast 500 Millionen Dollar demnach nicht auf dem Konto. Die Transaktion bleibt rätselhaft. War es ein Tippfehler? Hat ein MOSFON-Mitarbeiter aus Versehen die falsche Währung angeklickt? War es eine Falschüberweisung? Oder hat K. das Geld einfach längst weitertransferiert? Auf unsere Frage nach den 500 Millionen erklärt Hans-Joachim K. zunächst per E-Mail, er habe noch nie im Leben so eine etwas absurde Situation gesehen. Ob ihm das Konto gehöre, sagt er nicht. Am Telefon bestätigt er dann, dass dies sein Konto sei. Er bestätigt auch andere Geldeingänge, die wir im selben Dokument sehen. Aber er bleibt dabei, dass auf dem Bahamas-Konto nie derart hohe Summen gelandet seien und erklärt wiederum, er sei ja gehackt worden, unsere Informationen seien gefälscht. Wir fragen ihn nach einem Kontoauszug für die fraglichen Monate und Hans-Joachim K. erklärt, er werde sich von seiner Bank eine Übersicht schicken lassen. Bis Redaktionsschluss kommen diese Auszüge nicht bei uns an. Dafür erreicht uns etwas anderes, eine spektakuläre neue Information. Jemand aus dem Innersten der UBS versichert uns glaubhaft, dass die 2 Millionen Überweisung an das Schweizer Nummernkonto bei der UBS stattgefunden habe, mit Einzelheiten, die wir dieser Quelle im Gespräch nicht genannt hatten, etwa den Tag der Überweisung, die Summe und den Absender, nämlich Gillett Management. Nur als Inhaber des Kontos nennt uns die Quelle einen anderen Namen. Demnach gehört das Nummernkonto nicht etwa dem UBS-Banker, sondern Hans-Joachim K. selbst. Obwohl in den MOSFON-Überweisungen eindeutig der Name des Bankmitarbeiters als Begünstigter genannt worden war. Unsere Quelle aus der UBS erklärt, dass es im Grunde egal sei, was im Kontoinhaberfeld stünde. In den allermeisten Fällen werde bei Überweisungen nur die Kontonummer überprüft, nicht aber der Name. Wir fragen bei Bankspezialisten nach und alle bestätigen, dass der Name des Kontoinhabers tatsächlich nicht das Ausschlaggebende sei, sondern eben die Kontonummer. Und die, so unsere Quelle bei der UBS, gehöre in diesem Fall zu einem Konto von Hans-Joachim K. Wenn das stimmt, hätte er also nach der Einstellung des Verfahrens gegen ihn das restliche Siemens-Schwarzgeld einfach auf sein Konto geschoben. Die 2 Millionen waren ja zuvor auf einem Konto des K. selbst bei der Staatsanwaltschaft als Schwarzgeldkonto deklariert hatte. Wir schreiben K. noch eine E-Mail, in der wir ihn in allen Einzelheiten nach den möglicherweise veruntreuten 2 Millionen fragen. Ohne Antwort. In einer weiteren E-Mail fragen wir nach dem Schweizer Nummernkonto. Aber Hans-Joachim K. reagiert nicht mehr.